Ich Palenque, oder Pancho, Pablo und Paco Panther auf Reisen. Ihre Namen klangen natürlich ganz anders, aber weil wir ihre wirklichen Namen in all unseren Sprachen weder schreiben noch aussprechen können, nehmen wir hier einfach ähnliche Namen aus ihrer Heimat. Paco, Pablo und Pancho waren Jaguare, aber weil ihr Fell ganz und gar schwarz war, galten sie eigentlich als schwarze Panther. Raubkatzen werden nämlich immer dann Panther genannt, wenn sie ganz schwarz sind, auch wenn es eigentlich Ozelotte, Leoparden, Pumas oder wie in diesem Fall schwarze Jaguare waren. Pancho war der älteste der drei Brüder, eine ganze Viertelstunde älter als Pablo und eine halbe Stunde älter als Paco, das Nesthäkchen. Sie lebten noch bei ihrer Mutter im Dschungel von Brasilien, in einem Sumpfgebiet, das die Brasilianer Pantanal nennen und das ungefähr so groß ist wie Deutschland. In diesem riesigen Sumpf gab es keine Straßen oder Städte, denn einmal im Jahr zur Regenzeit wurde fast das ganze Gebiet völlig überschwemmt. Nur einige wenige Menschen lebten in kleinen Siedlungen am Rand des Sumpfgebietes, noch weniger zogen als Nomaden hindurch, und deshalb hatten die drei jungen Panther noch nie Menschen gesehen. Weil ihre Mutter, Paulina Panther, aber fand, dass die drei nun am Ende der Regenzeit alt genug waren, und weil ein Besuch bei den Menschen immer ein großer Spaß war, schnurrte sie eines Morgens: »Wollt ihr, dass ich euch die Menschen zeige?« Die drei dösten noch aneinander gekuschelt in der Morgensonne. Aus dem Knäuel aus pechschwarz schimmernden Pfoten, Schwänzen, Ohren und Nasen hörte sie nur ein müdes »Hm?« Paulina lächelte und die hellgrünen Augen funkelten wie Edelsteine in ihrem schwarzen Gesicht. Sie fauchte laut »Anaconda!« und das schwarze Knäuel zuckte zusammen. Dann sprang sie blitzschnell und, wie ihre Mutter fand, nicht anmutig genug auf ihre 12 Pfoten. Die drei sahen sich erschreckt um, alle Muskeln bereit, sofort irgendwo hin oder wegzuspringen. Pancho entspannte sich als erster, streckte sich und gähnte. »Regt euch ab, das war ein Trick!« Er setzte sich hin, hob seine Pranke, entspannte sie, fuhr die Krallen ein, und als aus der Pranke wieder eine Pfote geworden war, rieb er sich damit den Schlaf aus den Augen. »Wir sind doch schon viel zu groß, um von einer Anaconda gefressen zu werden«, seufzte er müde. Seine Mutter wollte etwas einwenden, aber als sie ihre drei Kater da stehen sah, dachte sie, dass Paco, Pablo und Pancho wirklich sehr groß geworden waren, schon größer als ihre Mutter selbst. Pablo legte sich wieder hin. »Ach, Mama«, stöhnte er. Nur Nesthäkchen Paco stand noch und sah sich ängstlich um. »Aber es gibt doch auch sehr große Anacondas, oder?«, fragte er seine Mutter. »Ach, Paco«, stöhnten seine Brüder im Chor. »Das haben wir doch im Unterricht geklärt«, grummelte ihre Mutter, die auch ihre Lehrerin war. Weil nämlich die Entfernungen im Pantanal so groß sind, gibt es keine Schulen für kleine oder große Raubkatzen. Alle werden direkt vor Ort im Dschungel von ihren Müttern unterrichtet. Paco setzte sich neben seine Brüder. »Ich weiß, was du uns gesagt hast, aber du hast auch gesagt, dass der Dschungel jeden überraschen kann und dass du auch nicht alles weißt.« Seine Mutter kam graziös auf Paco zu und rieb ihre langen Schnurrhaare an den seinen. Ein Jaguarküsschen. Pancho und Pablo warfen sich einen kurzen Blick zu und verdrehten die Augen, aber sagten nichts. Ihre Mutter baute sich elegant vor ihnen auf und sah sie ernst an. »Den heutigen Ausflug beginnen wir etwas früher als sonst. Erinnert ihr euch, wo ich euch zum ersten Mal gezeigt habe, wie man Krokodile fängt?« Pablo grinste. Ich erinnere mich nur daran, wie der Alligator, den Paco fangen sollte, ihn beinahe gefressen hat. Paco fauchte ihn an. Dieser blöde Kaiman war größer, als er aussah. Pablo und Pancho lachten und stupsten ihre Köpfe zusammen. Das machten sie immer, wenn einer von ihnen einen guten Witz gemacht hatte. Aufpassen, Jungs, fauchte ihre Mutter, die von nun an für den Rest des Tages ihre Lehrerin sein würde. Wir werden bis zur Stelle mit den Krokodilen gehen und heute gehen wir noch weiter. Wir überqueren zwei Flüsse und gehen zur Siedlung der Menschen, wo wir uns einen Riesenspaß machen werden. Die Menschen werden diesen Tag für Generationen nicht vergessen, das verspreche ich euch. Sie schnurrte und die drei kicherten. Pauline stand auf und gab Paco ein Jaguarküsschen. Dann wollte sie Pablo auch eins geben, aber der drehte den Kopf so schnell zur anderen Seite weg, dass er dort beinahe seinem Bruder Pancho ein Küsschen gegeben hätte. »Wir sind langsam wirklich zu alt für sowas«, seine Mutter schnurrte. »Für sowas ist man niemals zu alt. Stell dir vor, der Dschungel überrascht uns heute und eine riesige Anaconda frisst mich. Wärst du dann nicht froh, wenn du deiner Mama noch ein Küsschen gegeben hättest, statt den großen Panther zu spielen?« Pablo grummelte. »Es gibt keine so großen Anacondas und ich spiele nicht den großen Panther. Ich bin...« Aber weiter kam er nicht, dann rieb sie ihm ihre Wange an seine, dann drückte sie sanft ihr Kinn zwischen seine Ohren und schließlich mit ihrer Stirn gegen sein Kinn. Das war kein Jaguarküsschen, das war ein dicker Jaguarschmatzer. »Bitte, Mama«, schnurrte er. »Sei froh, dass ich dir nicht ausgiebig den Kopf lecke. Du wirst auch noch mein kleiner Panther sein, wenn du nicht nur groß, sondern auch erfahren bist.« Dann sah sie Pancho an. Der verdrehte die Augen. »Ich bin der Älteste und finde...« Aber dann überlegte er es sich anders und gab seiner Mutter auch ein Küsschen. Sie lächelte ihn an, drehte sich geschmeidig um und fauchte... »Ich will wie immer hinter mir keinen Ton hören, und wenn ich mich umdrehe, dann will ich jede von euren Pfoten in einem meiner Pfotenabdrücke sehen. Haltet die Spur!« Dann senkte sie den Kopf, starrte für einen Moment in den dichten Urwald vor ihr und ging mit kraftvollen Schritten los. Hinter ihr folgten Paco, Pablo und Pancho genau in ihrer Spur. Sie schlichen wie Schatten auf Samtpfoten durch das Unterholz. Für ihre Mutter war es eine einfache Sache. Sie war hier aufgewachsen und kannte den Dschungel wie ihre eigene Pfote. Die jungen Panther hinter ihr hatten es sehr viel schwerer. Die mussten genau darauf achten, wo ihre Mutter ihre Pfoten hingesetzt hatte und in ihre Spur treten. Gleichzeitig mussten sie aber auch alles, was in ihrer Nähe zu sehen, zu riechen und zu hören war, aufmerksam mit ihren Augen, Nasen und Ohren beobachten. Pauline wusste, dass es nicht leicht für die jungen Panther war, aber alle Jaguare, auch sie selbst, hatten es einmal so lernen müssen. Wenn sie dann später ihren eigenen Pfad gingen, würden ihre Sinne so geschärft sein, dass keine Mücke ihrer Aufmerksamkeit entgehen konnte. »Zeit für einen Test«, dachte sie, als ein Windhauch ihnen den Duft einer Gruppe Tapire entgegenwehte. Sie blieb wie erstarrt stehen und Paco wäre beinahe in sie hineingelaufen. Sie drehte sich um und flüsterte, »Aus welchem Grund bin ich stehen geblieben?« Paco zuckte mit den Schultern. »Wegen Paco«, flüsterte Pablo hinter ihm. Seine Mutter sah ihn fragend an. »Es ist meistens wegen Paco«, kicherte Pablo, und weil sie hintereinander standen, kicherte Pancho von ganz hinten, »Kopfstupser«, seine Mutter zischte. »Aus welchem Grund bin ich stehen geblieben?« Pancho flüsterte von ganz hinten, »Wegen der Tapire, die ungefähr 50 Panthersprünge vor uns sind und bis hier stinken«, seine Mutter nickte. »Habt ihr Hunger?« Alle schüttelten den Kopf. »Dann weiter.« Sie überquerten den Sumpf, wo sie Krokodile gejagt hatten, und auch die beiden Flüsse. Schließlich, als die Sonne schon hoch am Himmel stand, kamen sie in ein Tal. Der Begriff Tal wäre in den flachen Pantanalsümpfen etwas übertrieben. Es war eher eine flache Senke. Schon von Weitem konnten sie etwas riechen und hören, was für die drei jungen Panther völlig neu war. So laut waren sonst nur die Grillen, Frösche und Papageien, und das auch nur, wenn sie einen sicheren Platz zum Lärmen hatten. Hier aber quäkten und brüllten und quiekten irgendwelche Kreaturen, als wären sie ganz allein im Wald. Sie rochen nach so ziemlich allem, nach was man im Urwald riechen konnte. Die drei wechselten lächelnd Blicke. Das mussten die Menschen sein, von denen ihre Mutter sagte, dass sie nicht zu beschreiben wären. Panther mussten sie einfach mit ihren eigenen Augen sehen. Pauline kletterte auf einen riesigen alten Baum am Rande der Mulde, aus der der Krach kam. Der Baum überragte alle anderen Bäume des Waldes. Pauline ließ sich in einer Astgabel nieder und ihre Kater suchten sich auch gemütliche Plätze auf den breiten Ästen. Zwischen den Baumkronen der kleinen Bäume hindurch konnten sie unten in der Senke bis zum Boden schauen. Dort unten liefen sie einfach durcheinander wie ein Wurf junger Wildschweine. Menschen, auf zwei Beinen, manchmal auch auf allen Vieren, es waren sicher 40 oder 50 Stück. »Sie sehen lustig aus«, flüsterte Paco, »wie große Äffchen.« »Sie sehen lecker aus«, kicherte Pablo. Pancho gab ihm grinsend einen Kopfstutzer und leckte sich die Nase. »Sie haben schöne Federn«, sagte Pancho. »Das sind nicht ihre Federn. Sie behalten oft die Felle und Federn von den Tieren, die sie essen, und schmücken ihre eigene nackte Haut damit«, belehrte ihn seine Mutter. »Haben die kein eigenes Fell?«, wollte Paco wissen. »Oder Federn?« Pauline Panther schüttelte den Kopf. »Nur ganz wenig Fell.« »Und wie schmecken sie?«, wollte Pablo wissen. Pauline sah ihn lange an und schnurrte dann: »Das wissen nur die Krokodile.« Die drei hoben ihre Köpfe und sahen ihre Mutter an. »Wenn ich gewusst hätte, dass wir sie nicht essen, dann hätte ich doch eben besser noch einen Tapir verspeist«, grummelte Pablo. »Das viele Laufen hat mich hungrig gemacht.« Pancho fragte, warum man die Menschen nicht essen könne. Seine Mutter setzte sich auf, hob den Kopf hoch und blickte über das grüne Meer aus Baumkronen, das unter ihnen im Wind wogte. »Das haben wir Jaguare noch nie getan.« Sie machte eine lange Pause. »Sie sind giftig.« Ihre Söhne sahen sie verwundert an. »Aber ich denke, die Krokodile fressen sie manchmal«, meinte Pancho. Seine Mutter legte sich wieder in die Astgabel. »Mit den Krokodilen ist es etwas anderes. Wir haben noch etwas Zeit bis zum Sonnenuntergang, also lasst mich erzählen, warum wir keine Menschen fressen. Unsere Aufgabe war seit jeher, über den Wald zu wachen, dafür zu sorgen, dass niemand dem Wald Schaden zufügt, damit alles im Gleichgewicht bleibt. Aber irgendwann kamen die Menschen in den Wald, die meisten aus dem Norden. Sie waren furchtbar.« Ihre Mutter schloss die Augen und schüttelte sich angewidert. »Sie haben getötet, zerstört und ganze Landstriche verdreckt. Unsere Vorfahren, die Jaguare und besonders die schwarzen Panther, mussten natürlich etwas tun. So lustig die großen Äffchen auch aussahen, sie mussten lernen, sich zu benehmen. Aber die erfahrensten unter unseren Vorfahren warnten davor, sie zu fressen. Sie wussten, dass man selbst verrückt werden kann, wenn man verrückte Tiere frisst. Und dass die Menschen verrückt waren, konnte ja jeder sehen. Krokodilen schadet das nicht, weil sie ohnehin etwas anders sind.« Sie nickte nach unten und die drei schauten wieder herunter in die Senke, wo die Menschen einen Kreis gebildet hatten und bei einem niedlichen Tanz einen lustigen Gesang von sich gaben, der so ähnlich klang wie Papageien, die sich streiten. »Offensichtlich verrückt, aber irgendwie niedlich«, flüsterte Pablo, als er die großen Äffchen herumtanzen sah. Seine Mutter sah mitleidig auf die Menschen herunter. »Sie leiden unter diesem bemitleidenswerten Irrsinn. Aber zum Glück sind Jaguare und besonders die schwarzen Panther sehr klug. Zumindest, wenn sie ihren Müttern gut zuhören.« Die drei jungen Panther rissen widerwillig ihre Blicke von den lustigen Äffchen unter den Bäumen los. Sie sahen ihre Mutter wieder aufmerksam an und die fuhr fort. Weil unsere Vorfahren die verrückten Menschen also nicht fressen konnten, haben sie diese auch nicht getötet, sondern versucht, sie zu erziehen. Wenn sie sich also wieder im Wald daneben benommen haben, ist ihnen ein schwarzer Panther erschienen und hat sie angefaucht. Und was glaubt ihr, ist passiert? Paco hob den Kopf und fragte, »Sie haben sich nass gemacht?« Pablo lachte. »Sie sind einfach auf der Stelle umgefallen, wie ein Opossum.« Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Pancho grinste. »Sie haben das Gleiche gemacht wie wir, wenn Mama uns angefaucht hat. Sie haben sich dran gewöhnt.« Seine Mutter lächelte ihn an und Pablo gab ihm einen Kopfstupser. Pauline fragte, »Und was hab ich gemacht, wenn ihr nicht mehr auf mein Fauchen gehört habt?« Pablo verzog das Gesicht, denn er erinnerte sich am besten, als er grummelte. »Dann gab's Dresche, im Nacken gepackt und geschüttelt, oder im Nacken gepackt und auf den Boden gedrückt, oder im Nacken gepackt und über den Fluss gehalten, oder im Nacken gepackt und über den Ameisenhügel gehalten, oder im Nacken«, Pauline lachte, »schon gut, schon gut.« »Und könnt ihr euch vorstellen, dass jemand so verrückt ist, dass er noch länger als Pablo braucht, um zu lernen?« Pablo grinste breit und hielt seinem Bruder Pancho die breite Stirn hin. Pancho schüttelte den Kopf und fauchte, »Dafür gibt's keinen Stupser, das war nicht lustig, das war peinlich, alter Panther.« Seine Mutter zog ihre Stirn in Falten und alle drei passten wieder auf. »Sie haben sehr viel länger gebraucht als Pablo, um zu lernen. Es hat Generationen gedauert. Die Jaguare haben sie so sehr verdroschen, dass sie blutend und weinend nach Hause liefen. Das war sicher eine schwere Aufgabe, denn die Äffchen sind ja tatsächlich irgendwie sehr niedlich in ihrer Unbeholfenheit. Und wir sind ja keine Untiere. Ihre Welpen zum Beispiel sind immer nur erschreckt und angefaucht worden und nie wurde einer von den Erwachsenen getötet. Irgendwann hatten unsere Vorfahren ja dann auch Erfolg bei der Dressur der großen Äffchen. Weiter im Norden waren die Jaguare so erfolgreich, dass sie wie Götter verehrt wurden und die Menschen ihnen Pyramiden aus Stein gebaut haben. Die Menschen begriffen endlich, dass die Jaguare eine Aufgabe haben und dass die Menschen so lange weiter verhauen werden, bis sie sich ordentlich verhalten. Es stellte sich sogar heraus, dass die Äffchen trotz ihres Wahnsinns ziemlich lernfähig sind und sogar selbst Probleme lösen können, statt immer nur welche zu machen. Unsere Ahnen waren natürlich mächtig stolz und besuchten diese lustigen neuen Bewohner des Waldes oft und gern. Und weil die Menschen sich respektvoll benahmen, wurden sie auch nicht mehr im Nacken gepackt. Irgendwann freuten sich die Menschen sogar, wenn unsere Vorfahren sie besuchen kamen. Im Norden ist es so weit gegangen, dass die Jaguare fest auf den Pyramiden gewohnt haben und die Menschen für sich jagen ließen. Die drei sahen sich verwundert an und ihre Mutter nickte. Ja, das war natürlich weder für die Jaguare noch für die Menschen gut und auch der Wald hat schwer gelitten. Irgendwann haben die Jaguare sich geeinigt, dass Pyramiden bauen und Menschen besuchen verboten werden sollte. Und seither verhalten sich alle Menschen hier und in allen Wäldern, über die Jaguare wachen, vorbildlich. Sie machen nichts kaputt, haben Respekt vor ihrer Beute, nehmen nur das, was sie wirklich brauchen und lassen nichts verkommen. Sie stören einfach nicht mehr. Pancho fragte, »Was machen wir dann hier, wenn Besuche bei den Menschen verboten sind?« Seine Mutter strahlte über das ganze Gesicht. »Nur in der Ausbildung besuchen wir noch die Menschen. Und heute ist euer Tag. Ich war als junges Panthermädchen schon bei den Menschen hier. Sie kommen jedes Jahr vorbei und sind sehr lustig. Ihr werdet sehen, wenn die Sonne gleich untergeht, dann schleichen wir uns darunter. Seht ihr die kleinen runden Hütten, die sie sich da aus Stöcken und Blättern im Kreis aufgebaut haben? Darin schlafen sie. Also normalerweise, aber nicht heute«, sie kicherte. »Wir schleichen uns also von hinten wieder an so eine Höhle heran, und wenn ihr mich fauchen hört, dann springen wir alle auf eine Höhle.« Pauline sah ihre Kater mit funkelnden Augen an. Die guckten nur verständnislos. »Und was dann?« fragte Pablo schließlich. Ihre Mutter lächelte. »Das seht ihr dann schon. Es gibt nur zwei Regeln. Erstens, Die Menschen werden nicht gefressen und möglichst nicht verletzt. Zweitens sollten sie euch einen spitzen Stock unter die Nase halten, dann krallt euch den Stock einfach mit euren Krallen. Der Stock ist aus Holz und die Äffchen haben keine Krallen, also haben sie keine Chance, den Stock in ihren Händen zu halten. Wir wissen nicht, warum sie das nicht begreifen und es auch nach vielen Generationen weiter mit Stöcken versuchen, aber manchmal tun sie es immer noch. Das ist aber kein Grund, sie zu verletzen. Als die Sonne sich langsam über den Horizont senkte, schlichen vier schwarze Schatten von einem großen Baum am Rande der Senke und verschwanden im Unterholz. Die Guato-Indianer in dem kleinen Lager bemerkten davon nichts. Sie bereiteten sich auf die Rückkehr der Jäger vor, die immer bei Sonnenuntergang mit der Beute des Tages aus dem Wald zurückkehrten. Die Guatos waren die einzigen Nomaden unter den hier lebenden Indianern und zogen das ganze Jahr im Pantanal umher. Sie waren bei allen anderen Stämmen als die besten Jäger bekannt. Die Frauen entzündeten Feuer, die Alten schärften Werkzeuge zum Zerteilen der Beute und die Kinder säuberten Schalen, mit denen sie später das Blut der Beutetiere auffangen würden. Plötzlich war ein Rascheln im Gehölz hinter ihren runden Hütten zu hören, und alle im Lager hörten auf zu arbeiten und horchten in den Wald. Wieder raschelte es, diesmal näher. Im nächsten Augenblick ertönte der Ruf der Guatos. Die Jäger waren von ihrer erfolgreichen Jagd zurückgekehrt. Immer zwei von ihnen trugen einen langen Ast auf der Schulter, und daran hing die Beute. Zwei Tapire und zwei Wildschweine. Alle von den 40 Guatos würden heute genug zu essen haben. Das dachten sie zumindest, aber in diesem Moment hörten sie ein wildes Fauchen aus dem Wald. »Der Jaguar! Dort oben!« schrie einer der Männer und zeigte zum Dach einer der Hütten. »Jaguar Ehetu, schwarzer Panther!« rief der Anführer. »Da ist noch einer, und da, und da!« Die Guatos sahen sich um, und auf vier der acht Hütten saßen pechschwarze und sehr große Panther. Einer der Jäger drehte sich um, und als er den Panther direkt über sich auf dem Dach einer Hütte sitzen sah, hob er erschreckt seinen Speer und stieß zu. Der Panther wich geschmeidig aus, dann hob er seine Pranke und schlug damit nach dem Speer. Zwei Krallen blieben im Holz stecken und mit einem Ruck flog der Speer über die Hütte in den Wald. Der Panther fauchte den Jäger an und dieser sank dort, wo er stand, auf die Knie. »Gut gemacht, Paco«, fauchte Pancho seinem Bruder zu und Pablo schnurrte, »wie niedlich, seht nur, jetzt hocken sie sich alle hin.« Ihre Mutter Pauline verdrehte die Augen. »Wenigstens haben sie mit dem Geschrei aufgehört. Ihre Stimmen tun in meinen Ohren mehr weh als die der blöden Papageien«, fauchte sie und legte sich auf das Dach ihrer Hütte. »Passt auf, jetzt geht es los«, zischte sie den Dreien zu. Paco, Pablo und Pancho legten sich auch hin und beobachteten die kleinen Äffchen. Einige von ihnen krochen auf allen Vieren zu den Tieren, die sie gefangen hatten. Sie murmelten etwas, dann quiekten die Wildschweine und Tapire kurz. Bald danach krochen vier der Menschen mit vier Schalen zu den vier Hütten, auf denen die vier Panther saßen. Sie stellten die Schalen davor ab und hockten sich dann wieder zu den anderen Menschen. Pauline sah ihre Jungs an. »Sind sie nicht zauberhaft, diese großen Äffchen? Wenn ihr Blut mögt, könnt ihr darunter springen und die Schalen austrinken.« Paco sah seine Mutter fragend an. »Trinkst du denn nichts?« Pauline schloss die Augen ganz fest und schüttelte den Kopf so sehr, dass ihre Ohren schlackerten. »Nein«, fauchte sie, »ich mache mir nichts aus Blut. Ich finde das mit dem rohen Fleisch schon nicht optimal, aber was kann ein Panther schon anderes essen? Euer Onkel Pedro Panther hat bis ins hohe Alter Schildkröten geknackt und sich dann irgendwann die Zähne an einer abgebrochen. Von da an aß er nur noch Früchte. Es geht auch, allerdings hatte er immer Verdauungsprobleme und bewegte sich nur noch so langsam wie ein Faultier. Aber Blut trinken, vielen Dank, nicht für mich.« Paul und Pablo waren von ihren Hütten heruntergesprungen und schleckten das Blut aus den Schalen wie kleine Kätzchen Milch aus einem Teller. Außerdem, fauchte ihre Mutter und sprang von ihrer Hütte, möchte ich mir nicht den Appetit auf den Hauptgang verderben. Sie legte sich vor die Hütte und schob mit der Pfote ihre Schale zur Seite. »Welchen Hauptgang?«, fragte Paco und kam als letzter auch von seinem Dach herunter. Seine Mutter schnurrte. »Die großen Äffchen versuchen es immer erst mal mit Blut. Sie machen sich nämlich auch nichts daraus und sind froh, wenn sie es los sind, weil der Geruch viele Tiere anlockt. Jetzt passt gut auf.« Sie stand auf und ging langsam auf die Guatos zu, die alle noch in der Mitte des Lagers hockten. Sie sah sich kurz um, dann fauchte sie einen von den Männern an. »Wenn der Jaguar aber nicht mit dem Blut zufrieden ist, bringt ihr die Vorspeise, nicht wahr?« Sie drehte sich elegant um, stolzierte wieder zu ihrer Hütte und ließ sich davor nieder. Wieder krochen die großen Äffchen durcheinander und brachten wieder vier Schalen. »Was ist diesmal in den Schalen?« wollte Pablo wissen, und Pauline antwortete, »was die Menschen sonst nicht selbst so gern essen. Knochen in Reihen, ich mag Knochen.« Damit nahm sie einen dicken Knochen aus der Schale vor sich und knackte ihn mit zwei Bissen und leckte das Mark heraus. Nicht Löwen oder Tiger, sondern Jaguare haben nämlich das stärkste Gebiss unter den großen Raubkatzen. Knochen oder Schildkröten können sie mit Leichtigkeit zerbeißen. Pauline knackte in Ruhe noch einen Knochen und noch einen. Auch die drei jungen Panther nahmen sich schließlich ein paar Jaguar-Leckereien aus ihren Schalen. Schließlich stand ihre Mutter auf und schritt wieder zu den Äffchen. Sie fauchte einen von ihnen an, dass er den Hauptgang servieren könne. Dann ging sie wieder zu ihrer Hütte und sagte, als sie sich wieder hinlegte, »Der Trick ist, das richtige Äffchen anzufauchen. Es ist immer der Mensch mit den meisten Federn am Kopf. Der scheint der Schlauste zu sein. Wenn ihr den anfaucht, dann benehmen sich auch alle anderen respektvoll. Das ist wie bei den Wildschweinen und macht die Sache einfacher.« Die drei jungen Panther hatten gelernt, bei der Jagd auf Wildschweine immer beim Chef der Rotte, was meistens eine Chefin war, anzufangen. War das Hauptschwein unter Kontrolle, waren alle anderen zahm wie Frischlinge. Der Hauptgang kam herangerutscht, je zwei kleine Äffchen schoben eines ihrer Beutetiere zu den Hütten, vor denen die Panther lagen, dann krochen sie schnell wieder zu den anderen Menschen zurück. Pablo grummelte. »Ich will aber lieber Wildschwein und nicht Tapir.« Pancho, der Älteste, stand auf, ging zu Pablo und schnurrte, »dann tausch doch einfach mit mir.« Pablo und Pancho tauschten die Plätze, und dann gab es endlich etwas Richtiges zu fressen. Pauline und Pablo hatten Wildschwein, Paco und Pancho Tapir. Während sie genüsslich fraßen, begannen die Menschen mit einem leisen Gesang und wippten dabei da, wo sie knieten, hin und her. Pancho schluckte ein Stück Tapir herunter und grinste zu den anderen herüber. »Ich verstehe schon, warum die Jaguare im Norden auf den Pyramiden bleiben wollten. Das ist toll!« Und seine Mutter sagte, »Ja, nicht wahr? Es ist wie Abendessen mit Unterhaltung. Panther schlägt sich den Bauch voll und Äffchen macht Kunststücke.« Dann wurde sie ganz ernst. »Deshalb machen wir es auch nicht mehr so oft, dass Menschen besuchen. Es ist sehr spaßig, aber eben nicht natürlich. Wir sind die Wächter des Waldes, nicht die Herrscher des Waldes. Das ist ein Unterschied.« Nachdem die vier Panther mit hängenden Bäuchen in die Nacht verschwunden waren, stand der Anführer der Guatos auf. »Erhebt euch, Guatos«, rief er seinen Leuten zu, »unser Stamm ist von den Geistern des Waldes auserwählt worden. Wir werden die weißen Eroberer nicht mehr fürchten müssen, denn noch nie ist ein Stamm von vier schwarzen Panthern beschützt worden. Wir müssen die Weißen endlich nicht mehr fürchten.« Spät in der Nacht, wieder auf ihren Wohnhügel zurückgekehrt, kuschelten sich die vier satten Panther aneinander und alle träumten von den lustigen kleinen Äffchen. Die drei jungen Panther konnten die Menschen nicht vergessen, und obwohl ihre Mutter es verboten hatte, wollten sie unbedingt noch einmal hin und sie beobachten. Beobachten war ja nicht besuchen. Aber vorher hatten sie noch eine Menge Prüfungen zu bestehen. Sie mussten ihrer Mutter zeigen, dass sie wussten, wie sie einen Kratzbaum richtig markierten und wie sie über schwankenden Lianen Flüsse überquerten. Sie mussten bissige Schnappschildkröten aus trübem Wasser fischen, ihrer Mutter drei Korallenschlangen, die giftigsten Schlangen des Waldes, bringen und bei Nacht ohne Mondlicht Brüllaffen in Bäumen jagen. Eine Woche später bekamen sie ihre Chance, die Menschen zu beobachten. Mutter Paulina schickte sie los. Sie sollten allein in verschiedene Teile des Waldes und dort den Tag verbringen. Es war eine besondere Aufgabe für die jungen Panther, denn die Trompeten- oder Ipelbäume blühten, und die blühen im Panthernal in einer für Panther sehr unpraktischen Farbe, von blassrosa bis knallig pink. Ganze Wälder waren pink, und auch der Boden war mit einer Schicht aus rosa Blüten bedeckt. Schwarze Panther fielen in dieser Umgebung auf wie bunte Hunde. Aber das störte Pancho nicht, und er lief schon mit einem bestimmten Plan los. Als er außer Sicht war, bog er ab und machte sich auf den Weg zu den Menschen. Am Sumpf, wo sie Krokodile gejagt hatten, traf er Pablo. Die beiden grüßten sich wortlos, gaben sich einen Kopfstupser und liefen gemeinsam weiter in Richtung Menschen. Am ersten Fluss trafen sie Paco, der sich nicht so recht rübertraute. Als er seine Brüder sah, grinste er verlegen, und mit ihrer Unterstützung überquerte auch er beide Flüsse. Weil sie diesmal nicht auf ihre Mutter hatten achten müssen, waren sie früher an der Senke als bei ihrem ersten Besuch. Sie kletterten auf dem großen alten Ipelbaum und sahen hinab ins Lager. Da liefen sie herum, die niedlichen großen Äffchen. »Siehst du den Chef?« fragte Pancho, und Pablo antwortete, »Ja, der vor der Höhle mit den vielen Federn am Kopf.« Unten im Lager war die Aufregung groß. Nicht wegen der drei auf dem Baum, die hatten die Guatos nicht gesehen, aber die Jäger waren früher zurückgekommen und hatten von Weißen berichtet, die sich auf dem Weg zum Lager befänden. Der Anführer sprang auf, als er das hörte, und rief, »Sie sollen nur kommen! Die Jaguare werden uns beschützen!« Die Weißen, die sich durch den Busch auf das Lager zubewegten und dabei mit ihren Macheten einen Pfad durch den dichten Dschungel schlugen, waren auch Jäger, und auch sie wollten in dem Wald Beute machen. Es waren zwei Franzosen und zwei Brasilianer mit Gewehren, und sie suchten nach Jaguaren. Sie waren schon seit Monaten im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso unterwegs, dort, wo auch die vier Panther lebten. Sie hatten aber in der ganzen Zeit noch nicht einmal einen Jaguar gesehen. Spuren von Jaguaren hatten sie viele gesehen, aber nicht mehr. Sie waren verzweifelt, als sie im Lager der Guatos eintrafen. Der Chef der Guatos wollte nicht unhöflich sein und keinen Krieg mit den gefürchteten Weißen beginnen. Also sagte er seinen Leuten, sie sollten die Waffen niederlegen. Er fragte die Weiße, was sie wollten, aber die antworteten in einer oder vielleicht auch zwei völlig unverständlichen Sprachen. Das einzige indianische Wort, das sie zu kennen schienen, war Jaguar. Der Anführer war zufrieden. Diese weißen Fremden wussten also, dass dieser Stamm unter dem Schutz der Waldgötter stand. Er nickte dem Weißen zu, hob seinen Zeigefinger und sagte, »Jaguar etehu!« Dann streckte er vier Finger hoch und sagte den Weißen, dass nicht nur ein schwarzer Panther, sondern gleich vier diesen Stamm schützten. Er drehte sich zum Wald um, wohin die vier Panther beim letzten Mal verschwunden waren, und wollte zeigen, von wo seine Beschützer kommen würden. als er die drei Panther auf dem rosa Baum sitzen sah. »Er hat uns gesehen«, fauchte Pancho oben auf dem Baum. »Rückzug, Panther, wir sind nicht zum Besuch hier.« Alle drei sprangen in 2-3 Sätzen vom Baum und verschwanden, so schnell sie das in der rosa Umgebung konnten. »Hast du die anderen Äffchen gesehen?«, fragte Pablo, als sie den ersten Fluss überquert hatten und wieder langsamer liefen. »Die Hellen? Das muss eine andere Gattung gewesen sein. Sie waren etwas größer und rochen komisch.« »Das machen wir nie wieder«, hörten sie Paco ängstlich hinter sich. »Ach, Paco«, riefen die beiden im Chor und gaben sich schnell einen kleinen Kopfstupser, ohne dabei stehen zu bleiben. Im Lager der Guatos stand ein zufriedener Häuptling. Seine schwarzen Beschützer hatten sich nur kurz gezeigt und die Weißen waren sofort dahin zurückgelaufen, woher sie gekommen waren. Auf der anderen Seite des Guato-Lagers liefen die Jäger nach Hause und besprachen dabei atemlos, wie schnell sie mit mehr Männern und mehr Ausrüstung wieder zurück sein konnten. Eine Woche später waren Pancho, Pablo und Paco wieder einen Tag allein in den Wald geschickt worden und hatten sich wieder auf den Weg dorthin getroffen. Sie kamen diesmal noch schneller an die Senke, in der die Menschen wohnten. Aber die großen Äffchen waren nirgends zu sehen oder zu hören und nur noch ganz schwach zu riechen. Die Menschen waren anscheinend weitergezogen. Aber an dem großen Baum war etwas Neues. Es war ziemlich lang und breit und hoch. Es erinnerte an einen hohlen Baum, nachdem er umgestürzt war, aber dafür war es zu eckig. Sie entschieden, das Ding Holzhöhle zu taufen, denn es roch nach Holz und nach Fleisch. Die drei schlichen näher und schauten in das offene Ende der Holzhöhle. Ganz hinten in der Höhle lag ein dickes Stück Fleisch. »Tapir«, stellte Pablo fest. Pancho schüttelte den Kopf und roch noch einmal genauer hin. »Es ist Wildschwein.« »Tapir«, wiederholte Pablo, und dann sagte er, »ich geh es holen.« Pancho hielt ihn zurück. So waren die drei schon seit ihrer Geburt. Pancho, der Älteste, war der Nachdenkliche und überlegte, Pablo war der verfressene Draufgänger und Paco war eher ängstlich und vorsichtig. Zumindest für einen Jaguar, der in ganz Amerika König war und keine natürlichen Feinde hatte, abgesehen von den Moskitos. »Warte mal, alter Panther«, fauchte Pancho, »erstens habe ich das Fleisch zuerst gerochen und zweitens wissen wir nicht, ob die Holzhöhle nicht einstürzt, wenn wir da reingehen. Sieht nicht sehr stabil aus.« Pablo machte einen Satz und sprang auf das Dach der Holzhöhle. Nichts passierte. »Siehst du«, fauchte Pablo von oben, »hält doch!« Er sprang wieder runter und wollte schon durch das offene Ende in die Höhle gehen, als ihn sein Bruder wieder zurückhielt. »Es riecht nach Menschen. Sie müssen eben noch hier gewesen sein. Warum haben die das Fleisch nicht rausgeholt?« Pablo zuckte mit den Schultern. »Weil sie verrückt sind vielleicht.« Pancho drängte sich an Pablo vorbei in die Höhle und fauchte ihn an. »Ich hab's aber trotzdem zuerst gerochen.« Pablo folgte ihm. Paco schaute seinen älteren Brüdern durch den Eingang der Höhle nach. »Ist es wirklich sicher?« »Ach, Paco«, hallte es aus der Höhle entgegen. »Das ist die eigenartigste Höhle, in der ich je war«, sagte Paco, als er auch hineinging. Pancho leckte an dem Fleisch und drehte sich grinsend zu Pablo um. »Ist Wildschwein, alter Panther«, sagte er. Pablo leckte auch daran, dann biss er hinein. Durch seine zusammengebissenen Kiefer grummelte er, »Es hängt irgendwie fest.« Paco zuckte zusammen und flüsterte, »Das gefällt mir nicht.« Pancho, der Älteste, schüttelte den Kopf. »Warum sollten die Menschen das Fleisch da liegen lassen?«, fragte er seine Brüder, und plötzlich hatte er das Gefühl, dass es eine Falle sein könnte. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. »Lass es«, fauchte er Pablo an. Zwischen seinen Kiefern antwortete der, »Ich hab's gleich.« Pancho fauchte wieder, »Pablo, lass es los!« Aber in diesem Moment löste sich das Fleisch, und Pablo, der sich mit allen vier Pfoten gegen den Widerstand gestemmt hatte, fiel auf seinen Hintern. Das Fleisch zwischen den Zähnen und ein zufriedenes Grinsen im Gesicht. In diesem Moment stürzte mit lautem Krachen eine weitere Wand herunter und versperrte den Ausgang aus der Holzhöhle. Alle drei sahen zu der Wand, wo vor einer Sekunde noch der Ausgang gewesen war. Paco kreischte, »Was war das?« und Pablo sagte, »Die Höhle ist eingestürzt.« Pancho setzte sich hin und schaute seine Brüder an. »Das ist peinlich, Panther, peinlich ist das.« Dann hörten sie die Menschen quiekend und schreiend näher kommen. »Vielleicht können die uns raushelfen«, fauchte Pancho, und im nächsten Moment schauten schon vier Köpfe durch die Schlitze in die Holzhöhle. Pancho schaute sich alle vier genau an. Das war eine andere Gattung Äffchen, die helleren, und sie trugen keine Federn am Kopf. Pancho wusste nicht, welcher von ihnen der Chef war, also fauchte er den ersten an, der etwas näher an die Schlitze in der Wand der Höhle herankam. »Mach das Ding auf!« Und der Mensch schien ihn verstanden zu haben. Er holte etwas, und dann machte er sich an die Arbeit, sie aus der Höhle zu befreien. Das dachte Pancho zumindest, als er einschlief. Die Jäger schüttelten sich die Hände und beglückwünschten sich. »Die sind ein Vermögen wert«, sagte einer. »Drei Stück, pechschwarz und riesengroß, ein Glücksfang«, freute sich ein anderer. Sie öffneten vorsichtig die Falle und einer von ihnen stupste den Panther an, der ihnen am nächsten lag. »Wenn die wach wären, würden sie dir schon im Gesicht sitzen. Das Chloroform wirkt immer.« Vier Jäger waren nötig, um jeden der Panther aus der Falle zu tragen. Sie wurden vermessen. Alle drei waren von der Nase bis zum Schwanzansatz knapp über 2 Meter lang und über 140 Kilo schwer. Sie wurden in einzelne Käfige gelegt, und gerade als die Jäger den dritten Käfig schlossen, sagte einer von ihnen, »Der hier wacht schon wieder auf.« Pancho öffnete die Augen und versuchte, den Kopf zu heben. Alles war verschwommen, und sein Schädel schien schwer wie ein Fels zu sein. Er gähnte. »Alter Panther!« Dann hörte er Paco von irgendwo. »Pancho, bist du da? Was ist passiert?« Pancho grummelte. »Zu viele Fragen auf einmal.« Panchos Kopf wurde etwas leichter, aber er fing an, weh zu tun. Langsam konnte er klarer sehen. Er war wieder in einer Holzhöhle, aber diesmal war sie viel kleiner und an einer Seite war keine Wand, sondern Stäbe, durch die er zwar nach draußen schauen konnte, aber zwischen denen kaum genug Platz war, um eine Pfote hindurchzustecken. Eindeutig eine Falle. Sie waren auf einen Trick der großen, verrückten Äffchen reingefallen. »Pancho«, hörte er seinen Bruder Pablo rufen. »Wo seid ihr zwei?«, fragte Pancho. »Andere Holzhöhle«, erwiderte Pablo knapp. »Ich auch«, rief Paco und fügte noch leise hinzu, »ich hab Angst.« Pancho hob den Kopf, der noch etwas wackelig auf seinem Hals zu sein schien. Dann streckte er sich und sah durch die Stangen nach draußen. Sie waren immer noch unter dem großen Trompetenbaum nahe der Senke, aber seine Brüder und die anderen Holzhöhlen konnte er nicht sehen, nur riechen und hören. »Wir müssen aus diesen Höhlen heraus. Wenn wir heute Abend nicht bei Mama sind, fallen wir durch die Prüfung und müssen noch ein ganzes Jahr bei ihr lernen«, fauchte Pancho, und Pablo seufzte, »außerdem wird sie sicher sauer sein.« Und Paco wimmerte, »jetzt habe ich noch mehr Angst.« »Ia«, schallte es aus dem Wald. »Der Wagen ist da«, rief einer der Jäger. Von der anderen Seite der Senke rumpelte ein Eselskarren heran. Die Panther in den Käfigen wurden unruhig, und als der Esel das Fauchen hörte, blieb er sofort stehen und drehte erschreckt seine langen Ohren nach vorne. Die Jäger mussten die Käfige ein ganzes Stück bis zu dem Karren tragen, denn der Esel weigerte sich auch nur einen Schritt weiter auf diese fauchenden Bestien zuzumachen. Erst als die drei großen Kisten auf dem Karren waren und der Esel die Panther hinter sich hörte, bewegte er sich wieder, sogar wesentlich schneller, als er gekommen war. Pablo flüsterte aufgeregt, »Hast du schon mal so ein Tier gesehen?« Das kommt nicht aus dem Wald, so wie die hellen Menschen nicht hierher gehören, flüsterte Pancho zurück. Das Tier riecht wirklich gut. Dürfen wir denn Tiere essen, wenn sie nicht aus dem Wald kommen? Pancho überlegte, aber sein Kopf tat weh und das Rumpeln seiner Holzkiste machte es nur schlimmer. Wenn wir diesem Tier den gleichen Respekt erweisen wie unserer Beute im Wald, dann geht das sicher in Ordnung. Paco fragte leise, wo bringen Sie uns hin? Pancho fauchte zurück, woher soll ich das wissen? Ich kann dir auch nur sagen, wo wir herkommen. Nicht nur Brieftauben haben einen hervorragenden Orientierungssinn, sondern auch Jaguare und überhaupt die meisten Tiere. Sie können sich fast nicht verlaufen, weil sie sich immer genau bewusst sind, woher sie kommen, und finden so immer wieder zurück. Aufmerksam beobachteten die drei also die Landschaft, obwohl diese sich für Tage nicht veränderte. Sie bekamen täglich frisches Fleisch und Wasser durch einen Spalt unter der Gittertür ihrer Kisten. Sie rumpelten und holperten nach Osten, wurden nach einigen Tagen von dem Eselskarren auf ein Pferdegespann umgeladen und dann ging es noch schneller ostwärts. Schließlich erreichten sie nach Wochen das Meer. Während sich der Wagen die Serpentinen hinunterwand, blickten drei junge Panther mit großen hellgrünen Augen auf das weite Blau. »Was ist das für eine Ebene?« fragte Paco. »Vielleicht ist der Wald da unten blau statt grün, oder es ist blaues Gras«, antwortete Pablo. Pancho sagte, »es riecht nach Fisch und Wasser. Ich glaube, es ist ein großer Fluss.« Pablo erwiderte, »wenn das alles Wasser ist, dann ist es sicher der größte Fluss des Waldes.« Im Hafen wurden sie auf ein Dampfschiff verladen. Weil sie für die beiden Franzosen, die ihre Panther nicht aus den Augen ließen, einen enormen Wert darstellten, wurden sie nicht in einen stickigen Laderaum gebracht, sondern unter einem Vordach an Deck festgezurrt. Mit der nächsten Flut liefen sie aus und steuerten nach Nordosten. Es rumpelte nicht mehr, dafür schwankte und schaukelte es langsam und es machte einen furchtbaren stampfenden Krach, der einfach nicht aufhörte. Sehen konnten sie sich immer noch nicht, nur hören und riechen. »Sie bringen uns über diesen großen Fluss«, sagte Pancho am nächsten Morgen, »und sie bringen uns immer noch über den Fluss am Morgen des dritten Tags auf See. Am vierten Tag«, sagte er, »immer noch auf dem Fluss.« Am nächsten Morgen sagte er nur noch, »was für ein Fluss.« Nach einigen Tagen stand die Sonne mittags direkt über ihnen und nicht mehr, wie sie es kannten, im Norden. Nach einer Weile war sie mittags sogar im Süden zu sehen. Es war verwirrend, aber die Panther wussten immer noch sehr genau, aus welcher Richtung sie gekommen waren. Sie erreichten das andere Ufer erst nach 4 Wochen. Die drei Kisten wurden wieder auf einen Pferdewagen geladen und es ging weiter nach Osten. Die drei jungen Panther schauten hinten vom Wagen aus ihren Kisten auf die Sonne, die im Südwesten versank. Irgendwo da hinten wartete ihre Mutter seit Wochen auf sie. Und da waren sich zumindest Paco und Pablo ganz sicher, sie war stocksauer. Am nächsten Tag wurden ihre Kisten abgeladen. Dann durften die drei zum ersten Mal ihre Transportkisten verlassen. Diese waren zwar groß genug gewesen, um sich ordentlich zu strecken, aber eben nicht, um herumzulaufen. Das war das Erste, was sie taten, als sie ihre Kisten verließen. Eigentlich war es auch das Einzige, was sie tun konnten, denn sie waren aus der Kiste heraus und direkt in 3 Käfige hineingekommen. Die neuen Käfige waren auch nur 2 Jaguarschritte lang und 2 Jaguarschritte breit und keinen halben Jaguarsprung hoch. Also liefen sie herum, im Kreis herum und herum und herum. Zu Hause waren sie mit ihrer Mutter jeden Tag für Stunden gelaufen. Ihre Mutter hatte gesagt, es gebe für einen Panther kein Problem, das sich nicht lösen ließe, indem sie sich entweder direkt darauf zu oder direkt davon weg bewegen würden. Aber hier konnten sie nur noch in einem sehr engen Kreis laufen. 2 Schritte nach Norden, dann 2 Schritte nach Osten, für 2 Schritte nach Süden und mit weiteren 2 Schritten nach Westen waren sie wieder da, wo sie losgegangen waren. Für den ganzen Weg brauchten sie zwischen 3 und 5 Sekunden, aber es war besser als in den kleinen Holzhöhlen. Sie konnten sich zwar nicht sehen, aber hören und riechen. »Was stinkt hier so?«, fragte Pablo. Als Antwort kam ein unverständliches Gebrüll. »Und was war das?«, wollte Paco wissen. Pancho sagte, während er weiter im Kreis lief. »Ich habe ihn nicht verstanden, aber er klingt, als wäre er mächtig wütend.« Es war ein windiger Tag und die weißen Planen, mit denen die neue Attraktion noch verhüllt war, mussten besonders fest angebunden werden. Eine Menschenmenge hatte sich versammelt und lauschte einer Rede, die ein dicker Mann mit Zylinder hielt. Schließlich sagte dieser: »Und damit Sie nicht länger warten müssen, eröffne ich hiermit die neue Raubkatzenausstellung des Botanischen Gartens.« Er gab ein Zeichen und die Seile, mit denen die weißen Tücher befestigt waren, wurden gelöst. Einen Moment flatterten sie wie Fahnen im Wind, dann fiel der Vorhang zu Boden und gab den Blick auf eine lange Reihe Käfige frei. »Guck mal, Menschen«, rief Pablo und blieb mitten in seiner Runde stehen. »Die sind aber ganz schön nah. Ist das jetzt ein Besuch?«, fragte Paco, und Pablo wimmerte: »Wenn das ein Besuch ist, dann kriegen wir noch mehr Ärger mit Mama.« Pancho sagte gar nichts. Er ging ganz nah an die Stangen heran, die auf einer der 4 Seiten seiner neuen Höhle den Weg nach draußen versperrten, aber auch den genaueren Blick auf die Menschen ermöglichten. Er suchte die Menschen durch die Stangen hindurch nach ihrem Anführer ab. Die Chefs schienen hier, wie bei den Wildschweinen, alle Weibchen zu sein, dachte Pancho verwundert. Und als die mit den meisten Federn an ihrem Kopfschmuck an seiner Höhle vorbeiging, fauchte er sie an, sie solle den großen Äffchen sagen, dass sie sofort aufmachen sollen, weil die Panther nach Hause mussten. Die Anführerin fiel auf der Stelle um, wie ein Opossum. Ende des ersten Teils.